Was bringt das Generationenkapital wirklich? Erstes Manko, 10 Milliarden. Klingt viel, ist für die Rentenkasse aber nicht mehr als ein Trinkgeld. Das rechnet Finanztipp vor. Um zu verhindern, dass der Rentenbeitrag heute um 1 Prozentpunkt steigt, bräuchte es jährlich 17 Milliarden Euro. Diese Summe müsste also jährlich als Rendite aus dem Fonds fallen. Jetzt kann so ein Staatsfonds nicht alles in Aktien stecken, sondern muss konservativer anlegen, sodass eher eine jährliche Rendite von 4% angemessen erscheint. Und weil es auch mal Krisen gibt, braucht es einen kalkulatorischen Puffer. Wir könnten also nur 3% fürs Rentensystem einplanen. Und wie viel Geld müssen wir ansparen, um 2037 mit 3% Rendite jedes Jahr 17 Milliarden Euro zu erwirtschaften? 568 Milliarden Euro. Selbst wenn wir also 15 Jahre lang 10 Milliarden investieren, würde das nicht mal im Ansatz reichen. Okay, angenommen, die Ampel und alle nachfolgenden Regierungen schaffen es, jährlich die geplanten 10 Milliarden in den Fonds einzuzahlen. Wie groß müsste die Rendite sein, damit wir bei Auszahlungsbeginn 2037 bei 568 Milliarden Euro wären? 17%. Das ist nicht unmöglich, aber extrem unwahrscheinlich und nichts, womit die Politik rechnen sollte. Wenn man bedenkt, dass die 10 Milliarden vom Fonds als Kredit aufgenommen werden sollen, sprich der Fonds aus der Rendite also auch noch die Zinsen bezahlen muss, liegen wir eher bei 20% Rendite, die nötig wären. Das ist nahezu ausgeschlossen. Es gelingt mit der Aktienrente nach Ampelart also nicht einmal, den Anstieg des Rentenbeitrags um 1% zu verhindern, geschweige denn das Rentensystem zu sanieren. Hätten die Babyboomer vor 50, 60 Jahren angefangen, in Aktien zu investieren, um ihre Renten zu sichern, stünden wir jetzt besser da. Die Aktienrendite kommt also zu spät und ist zu klein. Aber das heißt nicht, dass sie überflüssig ist. Denn die Babyboomer, die jetzt in Rente gehen und riesige Löcher in die Kasse reißen, sterben irgendwann. In 20 bis 30 Jahren also wird sich die Kassenlage wieder entspannen. Und bis dahin kann die Aktienrente eine wichtige Säule sein. Fürs Erste aber werden die Rentenbeiträge weiter steigen. Dafür spricht auch das von Sozialminister Hubertus Heil angekündigte Rentenpaket 2. Es soll die Mindestrentenhöhe zwar dauerhaft festschreiben, dafür soll aber die andere Haltelinie ab 2025 fallen, dann dürfte der Beitragssatz über 20% steigen. Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer forderte sogar, die Beiträge möglichst schnell anzuheben, um die Babyboomer an den Kosten dafür zumindest noch ein bisschen zu beteiligen. Wie wäre es, wenn wir einen Teil dieser höheren Beiträge in Aktien investieren? So macht Schweden das. Dort müssen alle Erwerbstätigen einen Anteil von 2,5% ihres Bruttoerwerbseinkommens in einen Fonds ihrer Wahl einzahlen. Es gibt mehrere zur Auswahl, aber in einen müssen sie einzahlen. Das wäre eine Aktienrente, die wirklich helfen würde. Denn eine wie auch immer gestrickte Aktienrente entlastet den Haushalt umso stärker, je mehr Geld investiert wird. Fairerweise muss man einräumen, dass die Schweden daneben noch einen weiteren Vorteil haben, nämlich eine wirklich flächendeckende Erwerbstätigenversicherung, in die alle einzahlen müssen, die irgendwas irgendwie verdienen, nicht nur abhängig Beschäftigte wie bei uns. Hätten wir eine solche Alterssicherung auf breiter Grundlage, könnten wir nicht nur die Aktienrente völlig anders aufstellen. Spielräume für ein breiteres Rentenfundament. Und dann gibt es noch eine Reihe anderer, kleinerer Ventile, die Druck aus dem Rentenkessel lassen würden. Zum einen brauchen wir mehr Einwanderung, vor allem junge EinwandererInnen. Jung, weil sie dann noch die Chance haben, in die Rentenkasse einzuzahlen und Kinder zu bekommen. Gewerkschaften machen noch einen anderen Vorschlag. Die Menschen müssen einfach besser verdienen. Eine Voraussetzung dafür wäre, dass es in Deutschland weniger Menschen ohne ordentliche Berufsausbildung gibt. Wer besser qualifiziert ist, verdient normalerweise mehr und zahlt damit auch mehr Geld in die Rentenkasse. Schlecht oder gar nicht ausgebildete ArbeitnehmerInnen bleiben oft in Billigjobs und können später von ihren Renten nicht leben.